Ja, danke Julia, danke ans Sputnik, dass ich hier zu euch sprechen kann und mit euch diskutieren kann. Wir reden ja über laufende Prozesse, viele Dinge, die wir beobachten müssen, um sie dann beschreiben zu können. Und das heißt also auch, dass sehr viel Kommunikation nötig ist, sehr viel Beobachtung, sehr viel Austausch und Perspektiven, um zu einem Verständnis zu kommen der Welt, in der wir uns heute befinden. Zwei Vorbemerkungen. Zum einen finde ich, also es ist eine Ehre, hier im Sputnik sein zu können. Ich bin Kollege von Uwe Sonnenberg. Wir teilen uns auch eine Kleingartenanlage, beziehungsweise nicht die ganze Anlage, aber eine Kleingartenparzelle. Und er hat das Sputnik, wie ich eben hörte, ja auch tatsächlich mitgegründet. Und es ist wirklich einfach schön zu sehen, dass Inhaber oder kollektiv geführte linke Buchläden existieren, dass man hier vor diesen wundervollen Büchern sitzen kann. Das ist was Besonderes und das sollte man unterstützen. Und die zweite Vorbemerkung: Der amerikanische Staatstheoretiker Clyde W. Barrow hat mal gesagt, dass, also ich habe keine PowerPoint mitgebracht und habe mich da an Clyde W. Barrow gehalten, der nämlich mal sagte, PowerPoint makes interesting people dull and dull people unbearable. Und ich versuche zumindest wenigstens also dull zu sein, aber nicht unbearable, also langweilig, aber nicht unerträglich. Das Buch heißt Der postliberale Kapitalismus und dieses Attribut postliberal ist nötig, weil Kapitalismus eben nicht immer gleich Kapitalismus ist. Also der Kapitalismus war in seiner Geschichte kompatibel mit demokratischen Strukturen, aber auch mit autoritären, mit faschistischen Strukturen. Er war kompatibel mit einem reinen Wildwest-Kapitalismus, mit einem neoliberalen Kapitalismus, aber gleichzeitig auch kompatibel mit wohlfahrtsstaatlichen Strukturen. Und das heißt also, während die Grundstruktur im Kapitalismus, also der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, das Privateigentum an den Produktionsmitteln, eine naturwüchsige Tendenz zur Vermögensungleichheit und zur Polarisierung von Arm und Reich insbesondere. Also während diese Grundstruktur gleich bleibt, erhebt sich doch darüber ein immer sehr anderes System der Art und Weise, wie die betrieblichen Beziehungen zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern und Kapital gestaltet sind. Auch die internationale Ordnung ist sehr unterschiedlich gewesen in der Geschichte, also in den 250 Jahren, die wir jetzt über den Kapitalismus reden und den Kapitalismus analysieren können. Und von daher geht es in dem Buch darum, die Zeit oder den Typus des Kapitalismus zu beschreiben, in den wir jetzt hineinwachsen. Weil der Kapitalismus hat sich in seiner Geschichte immer durch große Krisen transformiert, also das heißt gewandelt, verändert. Krisen waren immer Triebkräfte für Veränderungsprozesse, haben natürlich da sehr große Reibungsverluste gehabt. Es war, hat immer große Anpassungsleistungen auch an die Menschen gestellt. Es hat, ist häufig mit Kriegen einhergegangen und dergleichen. Aber am Ende ist aus so einer Transformationskrise, einer großen Krise, ein neues System entstanden. Und für mich beschreibt der Begriff postliberaler Kapitalismus den neuen Kapitalismus-Typ, in den wir jetzt im Fortlauf der globalen Finanzkrise hineingewachsen sind. Also der jetzt im Prinzip, also im Grunde im Entstehen begriffen ist, wenn er nicht schon in seiner Grundstruktur existiert und sich eben nicht mehr vergleichen lässt mit dem Kapitalismus, den viele von euch noch kennengelernt haben, also der bis vor der globalen Finanzkrise existierte. Warum bezeichne ich ihn als postliberal? Also für mich ist der Begriff liberal, also beinhaltet die Möglichkeit, sowohl die Veränderung in den politischen Strukturen des Kapitalismus in den Begriff zu kommen. Also ich rede hier auch, wenn ich von postliberalem Kapitalismus spreche, nicht erst seit Donald Trump darüber. Also Trump ist eher ein Symptom und nicht Ursache eines postliberalen Kapitalismus. Und das heißt also, die politische Verfasstheit des Kapitalismus verändert sich, wird postliberal, das ist meine These, und zugleich wird der Kapitalismus auch in den internationalen Verhältnissen postliberal oder postneoliberal in dem Sinne, dass also die Regeln, die seit Ende der 70er Jahre galten, die dann nach 1991 auf die gesamte Welt ausgedehnt wurden, also die neoliberale Globalisierung, da haben wir viel drüber diskutiert in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, dass diese Welt zu einem Ende gekommen ist. Und das lässt sich im Prinzip begrifflich machen in der Tatsache, dass das, was einmal der Washington Consensus war, also der Konsens von Washington, dass freie Märkte, liberal-parlamentarische Systeme, Privatisierung, Deregulierung, also von Märkten, seien es Umweltauflagen oder Arbeitsschutzauflagen, sei es die Handelsliberalisierung, dass dieser Konsens von Washington eigentlich nur noch von einem Land der Welt wirklich aufrechterhalten wird, nämlich von China. Das heißt also, diejenigen, die diese Welt geschaffen hatten, in den, vor allem dann in den 90er Jahren global durchgesetzt haben, glauben nicht mal an ihre eigenen Spielregeln. Und darum wird es in diesem Vortrag gehen und darum geht es auch in meinem Buch. Die Philosophen und Philosophinnen unter euch kennen das Bild von der Eule der Minerva. Also das ist ein Bild, das Hegel geprägt hat, mit dem er versuchte zu beschreiben, dass wir eigentlich immer nur ex post über Gesellschaft sprechen können. Also wir können im Grunde nur rückblickend beschreiben, welche Prozesse sich abgespielt haben, bis sie dann zu einem qualitativen Sprung, zu etwas Neuem geführt haben. Das heißt also, die Schwierigkeit, die Zukunft des Kapitalismus zu beschreiben, hängt eben mit diesem Problem zusammen. Und trotzdem glaube ich, dass die Grundzüge des Kapitalismus, in dem wir in den nächsten Jahrzehnten leben werden, sich tatsächlich bereits herausgebildet haben. Ich sagte, dass der Kapitalismus sich durch Krisen verändert. Also es waren immer die großen Krisen. Man muss große von kleinen Krisen unterscheiden. Also die kleinen Krisen sind das, was von Boomphasen zu Rezessionen übergeht. Ne? Also bis es im Prinzip so der Wirtschaftszyklus von den großen Krisen, die eben systemischen Charakter haben, wo ein bestimmter Entwicklungstyp an sein Ende kommt. Und in der Geschichte des Kapitalismus hat es insgesamt 4 weltgeschichtliche große Krisen gegeben. Und nach jeder dieser Krisen war eben der Kapitalismus ein anderer und man konnte ihn mit dem Kapitalismus aus der Zeit vor diesen Krisen nicht mehr vergleichen. Die erste große Krise war die von 1873 bis 1895. Die ist hier vor allem als große Depression oder große Deflation bekannt. Im Angelsächsischen nennt man sie die Long Depression, um sie halt von der Great Depression zu unterscheiden aus den 30ern. Das war eine Krise, die, glaube ich, die wir seit 2007 erlebt haben, sehr ähnlich ist. Ich spreche über die Zeit seit 2007 bis heute eigentlich von einer Dauerkrise des globalen Kapitalismus, also die sehr viele Teilkrisen gehabt hat. Und ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, warum, also wie jetzt zum Beispiel die Krisen, die globale Finanzkrise, Eurokrise, Migrationskrise oder sogenannte Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und die Ukraine-Krise zusammenhängen. Sie beschreiben aber in meinen Augen sozusagen einen langen Zyklus immer wieder auftretender Krisen, wo also die Eindämmung der Krise in einer Dimension plötzlich wieder aufflammt durch Probleme auf anderen oder Krisenphänomene in anderen Bereichen. Und die Krise, also der von 1873 bis 1895, war so eine Krise. Die hatte durchaus Phasen der Erholung der Profitraten, hatte durchaus Phasen der wirtschaftlichen Dynamik. Und trotzdem haben Historiker rückblickend eben diese Krise von 1873 bis 1895 als einen Zusammenhang, einen Krisenzusammenhang gesehen. Und der Kapitalismus danach war eben ein gänzlich anderer. Also der Kapitalismus, der 1873 in die Krise ja geriet, war eben ein freiwirtschaftlicher, auf Freihandel beruhender, auf der Pax Britannica, also dem britischen Empire, der britischen Hegemonie in der Weltordnung beruhender Kapitalismus. Er war ein Konkurrenzkapitalismus, also mit eher kleineren Kapitalien, die in Konkurrenz zueinander stehen. Aber im Kapitalismus gibt es eben die Tendenz, die Größeren fressen die Kleinen und es gibt eine Tendenz zur Zentralisierung und Konzentration von Kapital. Und dieser Kapitalismus geriet eben 1873 in die Krise. Es gab in Wien den Börsencrash und eine Globalisierung vor allem der Agrarmärkte. Das hat in Deutschland, vor allem jetzt hier im ostelbischen Raum, dazu geführt, dass sehr viele Bauern gelegt wurden, also ihr Eigentum verloren und dann ausgewandert sind nach Nordamerika. Das hat dann Leute wie Max Weber dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie man verhindert, dass alles östlich der Elbe plötzlich polonisiert wird, also dass es sozusagen sein Deutschtum verliert. Da könnte man natürlich sehr, sehr lange drüber reden. Aber entscheidend ist also, dass dieser Kapitalismus am Ende nach 1895 eben nicht mehr ein Konkurrenzkapitalismus war, sondern ein Monopolkapitalismus oder ein organisierter Kapitalismus mit dem, was es vorher nicht in dieser Form gab, Konzerne, Verbände, Trusts, also die Einfluss nahmen auf ihre Nationalstaaten, die auch ihre Nationalstaaten dazu brachten, Schutzzölle zu erheben, sich abzuschotten, also gegen die auswärtige Konkurrenz, und die dann insbesondere bei den zu spät gekommenen Staaten, das war das Deutsche Kaiserreich, eben darauf drängten, die Welt neu zu verteilen. Da gab es in Berlin dann 1888 die Kongo-Konferenz, also das Bedürfnis des zu spät gekommenen Deutschen Kaiserreichs, eben seinen Anteil an den Kolonien zu bekommen, um auch seine Überkapazitäten wirtschaftlicher Art zu überwinden, auch Überschussbevölkerung loszuwerden, weil das im Kapitalismus immer ein Phänomen ist. Also wo Kapitalismus sich durchsetzt, entstehen Überschussbevölkerungen, und der Westen hat halt, oder Europa hat sich seiner Überschussbevölkerung eben in die Kolonien entledigt, also in die Amerikas, insbesondere nach Nordamerika, aber auch nach Australien, die Strafkolonien, und nach Südafrika und vor allem auch dann die Franzosen und andere in den afrikanischen Kontinent. Das heißt also, es entsteht ein Kapitalismus mit nationalen Kapitalien, die drängen ihre Staaten dann in Richtung einer Neuverteilung. Damit geht dann her ein autoritärer, starker Machtstaat, der sich militarisiert, also die Rüstungsausgaben hochfährt. In Deutschland war das dann mit dem Deutschen Flottenverein beispielsweise, also der Versuch, die Hegemonie Großbritanniens herauszufordern mit einer eigenen Flotte, einer eigenen Seemacht. Also der Kapitalismus war plötzlich also einer, der mit dem liberalen, offenen Kapitalismus, der mit der Zeit vor 1873 nichts mehr zu tun hatte. Das führt dann diese Krisentendenzen, Aufrüstung, Nationalismus, Rassismus auch zwischen den Völkern, also eine Verwandlung auch des Sozialdarwinismus in einen Sozialdarwinismus der Völker gegeneinander. Also es gibt die Kulturnation und die unterlegenen Nationen. Natürlich darf die Kulturnation dann, das war das Deutsche Kaiserreich, darf dann den Polen das Land wegnehmen, weil die können es ja nicht bewirtschaften. Ne, sozusagen, sie sind auf einer niedrigeren Kulturstufe. All diese Argumentationen, die Imperialismus dann rechtfertigten, mündet im Grunde in den Ersten Weltkrieg. Und eine Epoche der 20-Jahr-Krise, wie das der internationale Beziehungstheoretiker E.H. Carr bezeichnet hat, also letzten Endes auch in den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht wiederum ein neuer Kapitalismustyp aus der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Es gab auf diese Weltwirtschaftskrise zwei Reaktionsformen. Die eine war eben die in Kontinentaleuropa obsiegte. Das war eben, dass liberale Demokratien hinweggefegt wurden außerhalb von Großbritannien und den USA. Nicht nur in Deutschland faschistische Politiker oder faschistische Parteien an die Macht kamen und eine faschistische Diktatur etablierten, sondern auch in anderen europäischen Staaten entstanden obrigkeitsstaatliche, autoritäre oder faschistische Systeme. Also das war sozusagen der Versuch, die Krise der 30er Jahre zu lösen durch einen starken Korporatismus, aber vor allem auch durch die Vernichtung der inneren Opposition. Das Erste, was die Nazis machten, war ja, die kommunistische Partei und dann die sozialdemokratische Partei zu verbieten, dann die Gewerkschaften zu verbieten und KZs aufzubauen, also gegen diese Opposition, mit dem Ermächtigungsgesetz auch sozusagen den Parlamentarismus aufzuheben, um dann gezielt einen neuen Anlauf zur Neuverteilung der Welt gegen die angloamerikanische Hegemonie zu starten. Es war aber nicht der einzige Weg, wie mit dieser Krise umgegangen werden konnte, sondern es gab eben noch den amerikanischen Weg. Das war eben der Weg, eben nicht die Krise auf dem Rücken der Beschäftigten, der Arbeiterklasse zu lösen, sondern tatsächlich die Problematik, also der Massenarbeitslosigkeit von 25%, die Franklin Delano Roosevelt, der US-Präsident in den 30er Jahren, also Januar 1933 erbte, zeitgleich zu dem Hitler hier in Deutschland die Macht übertragen wurde von Reichswehr, Großgrundbesitz und Schwerindustrie. Und diese Situation tatsächlich durch eine Stärkung der Gewerkschaften, durch eine Abschöpfung der großen Vermögen zu schaffen und also die Nutzung dieser großen Vermögen für die, also Investitionen in die Infrastruktur, die Elektrifizierung des Landes, den Ausbau von Straßen, den Ausbau insbesondere auch von U-Bahn-Systemen, den Aufbau von Nationalparks, die Förderung von Kunst und Kultur. All das finanziert durch das, was Roosevelt vor allem bei der Einkommenssteuer machte. Also er schöpfte ja alle Einkommen über $200,000 einer 94% Steuer ab. Also das waren sozusagen die finanziellen Grundlagen, um den New Deal, den sogenannten, zu finanzieren. Der Aufbau letzten Endes sozialstaatlicher Strukturen, der dann mit dem Sieg der Anti-Hitler-Koalition, in dem letzten Endes die USA eigentlich der einzige Sieger des Zweiten Weltkriegs waren, also formell waren es natürlich die Sowjetunion, die Europa inklusive Auschwitz vom deutschen Faschismus befreite, aber die Sowjetunion hatte die Hauptlast des Krieges getragen, 27 Millionen Tote, die Hälfte davon in etwa Zivilistinnen und Zivilisten, und hatte im Prinzip einen Vernichtungskrieg auch in Bezug auf die Infrastruktur erlebt. Also der Krieg hatte sich eben auf dem Boden der Sowjetunion abgespielt. Gleichermaßen waren aber auch Frankreich und Großbritannien für die Kriegführung in dramatischer Weise verschuldet. Also Frankreich hat seine letzte Tranche an Krediten aus den USA für die Finanzierung des Zweiten Weltkrieges, ich glaube 2003, bezahlt. Das heißt, die USA waren eigentlich der einzige Sieger und bauten aus Angst, dass sie zurückfallen könnten in die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, dehnten sie sich nach Europa aus, zogen sich nicht wieder zurück, wie es Teile der insbesondere Konservativen oder der Republikaner, die isolationistisch waren, sich vorstellten, sondern bauten gegen die Sowjetunion, gegen den vordrängenden Kommunismus, bauten sie den Kapitalismus wieder auf, was in Deutschland oder Westdeutschland eben beinhaltete, die alten Nazi-Kriegsverbrecher wieder in Amt und Würden zu bringen. Und dass eben Konrad Adenauer auch geduldet wurde, dass er mit Nazi-Kriegsverbrechern seine erste Regierung aufbaute, Theodor Oberländer oder Globke und andere seien da genannt. Der Kapitalismus, der dann aber nach 1945 entsteht, ist ein fordistischer Kapitalismus mit Massenproduktion und Massenkonsumtion und wohlfahrtsstaatlich organisiert mit Zentralbanken, die orientiert sind auf nicht mehr die Geldwertstabilität in erster Linie, sondern Vollbeschäftigung. Dieses System gerät dann in den 70er Jahren in die Krise. Also Westdeutschland hatte ja von den USA insbesondere sehr vorteilhafte Handelsbeziehungen bekommen. Also Westdeutschland konnte in die USA exportieren zollfrei, weitestgehend zollfrei, während es gleichzeitig gegenüber amerikanischen Importen hohe Außenhandelszölle beibehalten konnte. Das gleiche gilt auch für Japan. Das waren im Prinzip die Anreize, die die USA schafften, um letztlich auch den Sozialismus oder die Linksorientierung, die es ja auch in Westdeutschland gab, niederzuhalten. Nicht nur die hessische Landesverfassung, die weitgehende Sozialisierung beinhaltete, sondern sogar auch das ziemlich antikapitalistische Ahlener Programm der CDU, die Millionen Beitritte zu Gewerkschaften, SPD und KPD direkt nach dem Krieg. Also es gab starke antikapitalistische Stimmung, auch in Westeuropa oder insbesondere in Westeuropa, in Frankreich und Italien, weil eben der Zusammenhang zwischen Kapitalismuskrise, Faschismus und Weltkrieg in weiten Teilen der Bevölkerung verankert waren. Aber dieser wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus gerät in den 70er Jahren in die Krise. Also nicht nur holen Japan und Westdeutschland auf, es entstehen Euro-Dollar-Märkte. Also sozusagen es gibt Druck auf die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit. Und die Frage stellt sich, ob eben das Kapital in dieser Zeit oder die Staaten in dieser Zeit genauso reagieren, wie sie es in den beiden vorangegangenen Krisen machen, nämlich ihre eigenen Industrien zu schützen durch hohe Außenhandelszölle, also durch schutzzöllnerische Politik. Auch durch die Existenz der Sowjetunion passiert es nicht, also, sondern die Lösung wird gesehen in der neoliberalen Globalisierung. Das ist eigentlich der Kapitalismus, in den wir alle oder fast alle hineingeboren sind. Einige sind wahrscheinlich noch auf jeden Fall in den fordistischen Kapitalismus geboren worden. Aber also das war im Prinzip der Neoliberalismus, der darauf beruhte, dass der Staat abgebaut wird, dass privat vor Staat gilt, also dass es eine marktorientierte Entwicklung gibt. Also es wird stark privatisiert. Es wird dereguliert und liberalisiert. Und das Ganze beruht eben auf letzten Endes dem Sieg über zwei der drei großen Säulen des Antikapitalismus, der Gegenwehr zum Kapitalismus. Also der Kapitalismus in den 60er Jahren und auch noch in den Anfang der 70er Jahre wurde durch eben drei Säulen eingeschränkt. Das eine war die Gewerkschaftsmacht im Westen. Die war sehr stark, weil die Vollbeschäftigungspolitik des Keynesianismus dazu führte, dass das Kapital die Grundlage eigentlich seiner Macht verlor. Nämlich, dass es immer jemanden gibt, der es billiger macht. Na, also solange, das merkt man, die Diskussion kennt ihr von heute, ne? Also es gibt nichts, was das Kapital mehr fürchtet als Arbeitnehmermärkte. Also Fachkräftemangel, wie das heute diskutiert wird. Weil es eben bedeutet, dass Beschäftigte auf arbeite mal schneller oder bleib doch mal noch mal kostenlose Überstunden oder unbezahlte Überstunden oder arbeite noch mal Samstag oder akzeptierst, dass du jetzt keine garantierten Arbeitsstunden bekommst und so weiter und so fort. Also all die Zumutungen, die der Kapitalismus für Arbeiterinnen und Arbeiter hat, mussten halt nicht akzeptiert werden, wenn klar war, wenn ein Chef dir sagt, arbeite schneller, dann gehst du die Straße runter und findest sofort einen anderen Job. Also du hast sozusagen Druckpotenzial, indem du deine Arbeitskraft entziehst. Und tatsächlich ist es ja so, das Kapital ist nichts wert ohne die Arbeit. Also Kapital ist ein soziales Verhältnis. Verhältnis und beruht eben auf der Ausbeutung von Arbeitskraft. Das heißt also, es war eine Situation, in der überhaupt sowas wie die Kulturrevolution von 1968 möglich war. Also meine These ist, dass all das, was wir mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll kennen, ohne die Vollbeschäftigung nicht denkbar ist. Weil es war eben möglich, wenn dein Chef dir sagte, arbeite, also du konntest auf der Arbeit erscheinen mit zerschlissenen Jeans oder mit Tune In, Drop Out, Timothy Leary, also weil es eben den Druck der Arbeitslosigkeit nicht gab. Ne? Und tatsächlich, wenn man die neoliberalen Vordenker liest, also Daniel Bell oder auch Samuel Huntington und andere, die Vordenker des Neoliberalismus waren, für die war das Zurückdrängen der Kulturrevolution ganz entscheidend, also die Wiederherstellung einer protestantischen Arbeitsethik. Ne? Also dass die Leute, also Rabotti, Rabotti, Rabotti und nicht mehr länger free your mind und finde dich selbst und hör irgendwelche psychedelic Bands. Also hier geriet der keynesianische Kapitalismus an seine inneren Grenzen. Er musste die Arbeitskraft wieder disziplinieren und musste eben also diese eine Säule der Gewerkschaftsmacht im Westen abräumen. Die zweite Säule des Antikapitalismus waren die nationalen Befreiungsbewegungen im globalen Süden. Also vor allem sozialistisch orientierte, sich an der Sowjetunion orientierende Versuche, sich vom Imperialismus, von der Unterentwicklung, den Abhängigkeiten vom Kapitalismus freizumachen. Und dann drittens eben die Existenz der Sowjetunion und des sozialistischen Staatensystems. Und der Neoliberalismus letzten Endes löst diese Krise, also der Profitabilität, es war eine Profitabilitätskrise in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren, löst er durch die neoliberale Wende. Man kann das vor allem festmachen an dem Volcker-Schock von 1979. Paul Volcker kann man noch kennen, weil der erst kürzlich gestorben ist. Der war der Zentralbankchef in den USA, ernannt von Jimmy Carter. Und der vervielfacht 1979 die Zinssätze. Also er hebt einfach die Zinssätze der US-Notenbank an. Und ihr wisst, was passiert, wenn Zinssätze angehoben werden, dann ist es für Geschäftsbanken schwieriger oder teurer, Kredite zu bekommen, weil die beziehen ihr Geld von der Zentralbank und geben die Kredite dann an Industrieunternehmen und Privathaushalte weiter. Der Effekt war natürlich, dass verschuldete Industriebetriebe pleite gingen. Damit stieg die Massenarbeitslosigkeit an und das brach im Grunde dieser ersten Säule der Gegenmacht zum Kapitalismus, nämlich der Gewerkschaftsbewegung im Westen, das Rückgrat. Also weil Massenarbeitslosigkeit letzten Endes die Arbeiterklasse wieder disziplinierte, sozusagen das, was hier dann die geistig-moralische Wende genannt wurde, also ne, sozusagen alles, was 68 war, dem die materielle Grundlage entzog, nämlich die Vollbeschäftigung. Und tatsächlich, also in den USA sieht man das, in den 70er Jahren gab es Rekordstreiks und das bricht nach 1979 komplett zusammen. Die Gewerkschaften im Westen haben sich von dieser Krise der 70er Jahre bis heute nicht erholt. Sie ist in manchen Ländern schlimmer und in anderen Ländern weniger schlimm. Das hängt dann auch mit den Tarifsystemen zusammen. Könnte man auch viele Worte darüber verlieren, will ich aber nicht tun. Aber entscheidend ist also, dass damit die Gewerkschaftsmacht im Westen abgeräumt war als antikapitalistische Kraft und zugleich aber der Volcker-Schock auch eine Außenwirkung hatte, nämlich indem er die nationalen Befreiungsbewegungen abräumte. Also weil die Entwicklung in den Entwicklungsländern war natürlich auch, wie überhaupt alle Staaten, schuldenfinanziert. Die Schulden waren aber in einem System, das unter dem Dollar existierte, in Dollar denominiert. Das heißt also über Nacht quasi vervielfachten sich die Schulden, das, was wir heute globalen Süden nennen, also der Entwicklungsländer. Also sie waren einfach pleite, die Staaten, und waren gezwungen, Notkredite anzunehmen. Und dann kamen amerikanische, westliche, also nördlichen Staaten zugehörige Finanzinstitutionen, nämlich also der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, die dann sagten, natürlich könnt ihr Kredite haben, wir retten euch aus der Staatspleite, aber das ist an Bedingungen geknüpft, ihr müsst euren Handel liberalisieren, also weg mit allen Schutzzöllen oder weg mit allen Außenhandelszöllen, damit wir Zugang haben für unsere Konzerne, weg mit allem, was das investitionsfreundliche Klima oder das unternehmerfreundliche Investitionsklima stört, also Arbeitsschutz, Umweltauflagen und dergleichen und vor allem Privatisierung eures Tafelsilbers, damit ihr die Schulden bedienen könnt, ne? Damit ihr auch die Zinszahlung für die Kredite, die wir euch gewähren, bedienen könnt. Das heißt also, alles, was Tafelsilber in den Entwicklungsstaaten war, natürlich vor allem Ressourcen, wurde dann eben zugunsten von westlichen Konzernen privatisiert. Das heißt also, im Grunde wurde den nationalen Befreiungsbewegungen da der Boden unter den Füßen weggezogen und das Ganze hat im Grunde die Welt, die wir danach kannten, geboren. Also eine Welt, in der das Kapital mobil ist, weil durch den Abbau der Zölle in den Entwicklungsländern konnte das Kapital jetzt eben sich internationalisieren. Es konnte also Produktion verlagern in Entwicklungsländer und grenzübergreifend. Das ist die, tatsächlich die strukturelle Macht des Kapitals, dass es mobil ist, weswegen auch Antikapitalismus sich ganz zentral um Kapitalverkehrskontrollen kümmern muss. Also ne, man muss die Mobilität des Kapitals einschränken. Und die Welt, die da geboren war, war eben, dass Kapital jetzt mit Abwanderung drohen konnte und dadurch zum einen Steuersenkungen und Subventionen vom Staat erzwingen konnte oder erpressen konnte und lohnpolitische Konzessionen von Gewerkschaften. Na, und also den Effekt hat man dann eben auch gesehen, also dass im Neoliberalismus die Lohnquoten stagnieren, also global stagnieren. Na, das heißt also, trotz steigender Produktivität ist der Anteil, den die Beschäftigten mit nach Hause nehmen, rückläufig. Und wenn halt quasi der Anteil, der ans Kapital geht, steigt, auch durch die Produktivitätsentwicklung, ist klar, was dann passiert, nämlich es entstehen Milliardäre. Also das Kapital nimmt qua Eigentum an den Produktionsmitteln, nimmt halt mehr mit nach Hause. Und das Problem, das sich daraus aber ergibt, und jetzt kommen wir zur globalen Finanzkrise, also ist jetzt ein langer Bogen, auch über den Zusammenbruch der Sowjetunion hinaus, die totgerüstet wurde. Also das Kapital nimmt mehr nach Hause, aber es ergibt sich die Problematik, wie kann das eigentlich profitabel angelegt werden? Also Kapital läuft immer Gefahr, entwertet zu werden, und es braucht profitable Anlagesphären, um nicht chaotische Zustände hervorzurufen. Gleichzeitig sind aber die Strategien, die das Kapital verfolgt, um Anlagesphären zu finden, für die Gesellschaften katastrophal. Und das ist das, was wir im Neoliberalismus erlebt haben, also im Neoliberalismus, wo Bereiche, die vormals nicht kapitalistisch organisiert waren, die also öffentlich waren und kostenlos, plötzlich in Wert gesetzt werden, also quasi für profitorientierte Konzerne geöffnet werden. Wir haben das dann erlebt mit der Riester-Rente, ne? Also und quasi die Aktienrente setzt dem Ganzen dann noch den Hut auf. Man erlebt das natürlich vor allem jetzt in den angelsächsischen Ländern mit der Privatisierung von Bildung und der Gebührenfinanzierung von Bildung, woran sich dann natürlich Kreditkonzerne dran setzen. Man erlebt das mit der Inwertsetzung von Gesundheit, also mit der Art und Weise, wie Gesundheit zu einer Ware wird. Also all diese Formen einer, wie David Harvey das nennen würde, einer inneren Landnahme, sind die Art und Weise gewesen, wie der Kapitalismus im Neoliberalismus damit umgegangen ist, dieses überschüssige Kapital irgendwo zu parken, also dem irgendwo eine Anlagesphäre zu bieten. Zugleich gibt es eben immer stärkere spekulative Tätigkeiten des Kapitals, die eben zu immer tieferen Finanzkrisen führten. Das beginnt dann schon in den 90er Jahren. Also für diejenigen, die in der globalisierungskritischen Bewegung waren, bei ATTAC, das war ja das ganz zentrale Thema. Also es fängt an mit der Mexiko-Krise, der Russland-Krise, der Argentinien-Krise. All das spielt sich erst noch in den Entwicklungsländern ab, wandert dann aber zunehmend 2000, 2001 mit der Dotcom-Krise in die kapitalistischen Zentren selbst. Und 2007 findet die globale Finanzkrise statt, die letzten Endes den Beginn der Transformationskrise markiert, aus der dann, wie ich es nenne, der postliberale Kapitalismus entsteht. Die Krise seit 2007 ist, wie gesagt, eine, die in meinen Augen eine Dauerkrise ist. Also das Gefühl, das wir haben, dass quasi wir von einer Krise in die nächste stolpern, ist ein reales Gefühl, weil diese Krisenphänomene eben Ausdruck einer Transformationskrise sind. Also die Finanzkrise, die Eurokrise 2010, die Flüchtlingskrise 2015, die Corona-Krise 2020 und die Ukraine-Krise 2022 sind in meinen Augen Teilkrisen, wo sich die Krisenhaftigkeit des neoliberalen Kapitalismus zeigt. Klar, also die globale Finanzkrise war eine Krise der Überakkumulation, ne? Also der Tendenz des Kapitalismus, spekulative Blasen hervorzurufen. Die Eurokrise war zum einen eine Krise des neoliberalen Integrationspfads der Europäischen Union, aber auch eine regionale Manifestation der globalen Finanzkrise. Die Migrationskrise letzten Endes war ein Ausdruck der Krise der neoliberalen Globalisierung, weil de facto hat die erzwungene Öffnung der Entwicklungsländer für aus europäisches, amerikanisches Kapital letzten Endes zu einer 100-Millionenfachen Proletarisierung geführt. Also ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, ich weiß nicht, wer damals auch Quartettspiele gespielt hat, aber da gab es ein Quartettspiel, so kleine Karten, wo man dann das größte Flächenland der Erde mit der Sowjetunion, die USA und China und so einkassiert hat, wo es dann aber auch die größten Städte in den einzelnen Staaten gab, mit denen man dann das Quartett einsacken konnte. Und zu dem Zeitpunkt waren die größten Städte Tokio, New York, London, Paris. Ja? Heute sind die größten Städte Städte, die meisten Europäer niemals auf der Landkarte finden würden. Also ich weiß nicht, wer jetzt auf Anhieb Lagos finden würde oder wer auf Anhieb Kinshasa finden würde. Und irgendwoher muss ja dieses Wachstum dieser Städte kommen. Wir wissen das von hier. Kapitalismus bedeutete Urbanisierung, ne? Industrialisierung, Urbanisierung. Und wir haben seit 1980, also seit der neoliberalen Wende, eine annähernde Verdopplung der globalen Arbeiterklasse bekommen. Also disproportional auch zum allgemeinen Bevölkerungsanstieg in der Welt. Und das ist das Ergebnis eben der erzwungenen Freihandelsabkommen gewesen. Also der Art und Weise, wie Notkredite des IWF genutzt wurden, um halt Entwicklungsländer aufzubrechen. Ne? Wozu führt das? Natürlich, dass halt Nestle und andere Agrarkonzerne die Länder fluten, dann die dort existierenden kleinen Subsistenzbauern natürlich mit der hochsubventionierten insbesondere Agrarindustrie des Nordens nicht konkurrieren können. Das heißt, sie verlieren ihr Land, also verschulden sich, verlieren ihr Land und wandern dann in die Städte als Eigentumslose, um da irgendeine Arbeit zu finden. Und wenn ihr gerne reist, das sind dann die Leute, die man nicht los wird in den Entwicklungsländern, weil sie einem irgendeinen Scheiß verkaufen wollen. Ne? Das waren, wenn man die mal fragen würde, wo kommt ihr eigentlich her, dann würden sie natürlich sagen, dass sie nicht in Tunis geboren sind oder nicht in Beirut geboren sind oder nicht in Delhi geboren sind, sondern eben vom Land herkommen und dass vor allem ihre Familien vom Land herstammen, weil das eben die Ergebnisse der neoliberalen Globalisierung sind. Und diese ganze Geschichte, auch der Auslandseinsätze, jetzt der Bundeswehr oder der NATO, sind in meinen Augen das gewesen, was ich ad hoc Feuerlöschpolitik von Brandstiftern genannt habe. Also das heißt, ne, man hat wirtschaftspolitisch den globalen Süden in Brand gesteckt, indem man eben unhaltbare Verhältnisse geschaffen hat. Weil es ist klar, wenn die Leute Zugang zu Land haben, dann können sie sich versorgen. Aber wenn Länder, die völlig auf Export geholt sind im globalen Süden, wenn es dann zum Beispiel sowas gibt wie die USA kündigen quasi über Nacht ihre Erdölkäufe in Nigeria, dann führt das die Gesellschaften zum Kollaps. Und das ist im Prinzip, was dann ab 2000 als neue Kriege diskutiert wurde, Staatszerfall und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip das, was die Außenwirtschaftspolitik des Westens geschaffen hatte. Und dann hat man Militäreinsätze gemacht, um Migrationsströme letzten Endes zu kontrollieren, abzublocken. Das war zum Beispiel der Grund für den Libyenkrieg 2011. Also man hat Länder sehr verwundbar gemacht. Und dann war klar, dass zum Beispiel im arabischen Frühling, wenn dann, also das überschüssige Kapital hatte in der globalen Finanzkrise auf Lebensmittel spekuliert und dann stieg in Ägypten, also einem Land, wo der Großteil jetzt eigentumslose Arbeiter und Arbeiterinnen waren, stieg die Inflation eben auf 27%. Und der Brotpreis, das heißt, das hat Menschen an das Existenz und über die Existenzschwelle hinausgetrieben. Es gibt natürlich dann Proteste gegen die Regierung. Die Regierung haben keine Mittel, letzten Endes in irgendeiner Form dieser Probleme Herr zu werden. Und dann entsteht eben sowas wie der arabische Frühling. Und das heißt also, die Flüchtlingskrise von 2015 war im Grunde einfach eine Reflexion der Bumerang westlicher Außenwirtschaftspolitik. Die Corona-Krise zeigte die Verwundbarkeit der neoliberalen Globalisierung auf, also eines Systems, das auf Just-in-Time-Produktion gepolt war. Ne? Also das heißt, ne, die Konzerne, die hier die Produktveredelung machen, die haben natürlich extrem weitläufige Lieferketten und anders als im Fordismus hat man sich das nicht mehr geleistet, große Lagerhallen, Lagerstätten aufrechtzuerhalten für die Schraube X und Metallteil Y, sondern hat es dann auf Knopfdruck quasi für morgen liefern lassen. Das hat natürlich die Corona-Krise erledigt. Ne? Also es war einfach Zusammenbruch der Lieferketten, der dann auch die Inflation begünstigt hat, weil im Grunde die Unternehmen nicht in der Lage waren, Märkte zu erweitern. Die konnten im Grunde nur noch ihre unmittelbarsten Kunden bedienen. Und das ist das, was Isabella Weber, die Ökonomin, eine Angebotsinflation nennt. Das heißt also auch hier zeigte die Corona-Krise die Verwundbarkeit des neoliberalen Kapitalismus auf und die Ukraine-Krise ist in meinen Augen auch in diesem Kontext zu sehen. Warum entsteht so etwas wie eine Dauerkrise seit 2007? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir es eben mit einer Krise zu tun haben, die weit über das Ökonomische hinausgeht. Also ich spreche von einer Sechs-Dimensionen-Krise. Es ist eine Krise der Überakkumulation, also der Problematik, überschüssiges Kapital profitabel anzulegen und der Staat, der dann versucht, durch Privatisierung von diesem und jenem tatsächlich diese Anlagesphären zu schaffen, durch eine Aktienrente oder dergleichen. Aber es ist eben mehr als das. Es ist eine Krise der sozialen Reproduktion. Also weil die Feminisierung des Arbeitsmarktes durch die Kämpfe vor allem der Frauenbewegung gegen das Patriarchat, gegen die Vorherrschaft des Mannes, sich letzten Endes unter neoliberalen Vorzeichen vollzog. Also das heißt, das Problem, dass weibliche Berufe, die werden nicht weiblich gelesen und schlecht bezahlt, sondern sie werden schlecht bezahlt, weil es sich unter den Bedingungen neoliberaler Standortlogik und Konkurrenzlogik vollzogen hat. Ne? Deswegen sind halt Jobs in Krankenhäusern bei Krankenpflegerinnen und Jobs bei Kitas und von Erzieherinnen so lange so schlecht bezahlt gewesen. Ne? Das heißt also, eine Situation, in der Frauen insbesondere in Armutsrenten gebracht wurden und in der Teilzeitfalle existierten, weil auch die Bedingungen für die Vereinbarung von Familie und Beruf vom Staat nicht geschaffen werden konnten. Weil was hätte das bedeutet? Der Staat hätte viel Geld in die Hand nehmen müssen, hätte es den Reichen wegnehmen müssen, um systematisch kostenlose Altenpflegeeinrichtungen zu schaffen und kostenlose flächendeckende Kitas, Ganztagskitas, die es ermöglichen, dass man eben Vollzeit arbeiten kann. Und also im Osten ist es dank der DDR ja sozusagen noch ein bisschen besser, aber das muss man mal irgendwie in Baden-Württemberg oder im Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen sich angucken. Da sind die Bedingungen halt nochmal erheblich dramatischer. Oder da ist die Erwartung natürlich, dass Frauen die Kinder um 9 Uhr hinbringen und um 3 Uhr wieder abholen, was eben keine Vollzeitarbeit ermöglicht. Das heißt also, es gibt eine Krise der sozialen Reproduktion, die auch eine Krise der Geschlechterverhältnisse ist, insbesondere in dem Maße, in dem die globale Finanzkrise gelöst wurde durch Austeritätspolitik. Also ne, das hat man hier weniger stark mitbekommen, weil Deutschland Profiteur der Euro-Krise war. 120 Milliarden an Kapital sind nach Deutschland geflossen, aus Südeuropa abgeflossen. Das hat Merkels präsidiale Herrschaft ermöglicht und hat so für eine gewisse Zeit für Stabilität gesorgt. Aber in Südeuropa wurden wesentliche Teile der Care-Arbeit, der Sorgearbeit, also ne, das, wer kümmert sich um Kinder, wer kümmert sich um nicht mehr arbeitsfähige alte Menschen, wurde in die Familien hinein verlagert und hat damit natürlich auch zu großen Konflikten geführt, wer eigentlich jetzt in den Kleinfamilien sich um die Sorgearbeit kümmert. Ne? Also das, alles, was wir an maskulinistischer Rebellion seitens dann ne, der AfD, Incel-Bewegung und so weiter erleben, hat in dieser Krise der sozialen Reproduktion seine Grundlage. Die dritte Dimension, wie gesagt, ich spreche von einer Sechs-Dimensionen-Krise, ist eine Krise des sozialen Zusammenhalts. Und zwar ergibt die sich aus, also ihr seht ja irgendwie die ganzen Plakate, die versprechen einem jetzt zusammen oder ne, Zusammenhalt war ein großes Thema von Olaf Scholz in seinem Wahlkampf 2021. Unser Herr Steinmeier, der erst mit der Agenda 2010 ne, sozusagen die Leute ins Hartz-System, ins Sanktionssystem gebracht hat, will dann im Nachhinein, nachdem klar ist, die Leute sozusagen, es gibt keinen sozialen Zusammenhalt mehr, will dann ein Pflichtjahr wieder einführen. Interessanterweise erinnert er sich nicht, dass es das Pflichtjahr in der deutschen Geschichte schon mal gab und aus denselben Gründen, nämlich zur Nazizeit. Also eine Krise des sozialen Zusammenhalts, die sich ergibt aus dem Zusammenspiel einerseits der vierten industriellen Revolution. Also wir erleben sozusagen eine Technologie, Entwicklung, die radikal die Arbeitsbeziehung und die Art und Weise, wie Arbeit stattfindet im Kapitalismus, verändert. Eine vierte industrielle Revolution, also Digitalisierung letzten Endes, das Internet der Dinge, Industrie 4.0, wie auch immer man das dann definiert, aber bedeutet, dass heute nicht nur sogenannte geringqualifizierte oder manuelle Arbeit von Automatisierung bedroht ist, von Robotisierung, sondern studierte Arbeit, akademische Lohnarbeit ne, oder akademisierte Lohnarbeit. Also du weißt heute, ich weiß nicht, ob jemand hier als Übersetzer tätig ist, ich habe mir mein Studium mit Übersetzung finanziert, das könnte ich heute nicht mehr machen, weil Übersetzungsprogramme letztlich Übersetzungsarbeit bis auf wenige Bereiche der Poesie letztlich überflüssig machen und vor allem überflüssig machen werden. Aber auch für andere Bereiche, Anwälte. Na, also wie lange wird es einen Anwalt brauchen, der in Gesetzestexten nachguckt und versucht, Präzedenzfälle zu finden, bis das von künstlicher Intelligenz abgelöst wird? Also die das viel schneller und kostengünstiger machen kann. Wie ist es mit Ärzten? Anwälte, Ärzte, Übersetzer, Journalisten wissen nicht, ob sie in 15 Jahren überhaupt ihren Job noch ausüben werden können. Und ihr seht es ja, also wie viele Bereiche jetzt schon zumindest mit künstlicher Intelligenz bei journalistischen Artikeln geschrieben worden sind. Das wird natürlich zunehmen. Es geht sogar schon so weit, dass Literaturpreise also Gewinner von Literaturpreisen, eingestehen müssen, dass ein gewisser Prozentsatz von KI geschrieben worden ist. Das ist ein Fall in Japan gewesen, wo also eine Gewinnerin eines hohen Literaturpreises dann zugeben musste, dass 30% ihres Werkes von künstlicher Intelligenz geschrieben worden ist. Übrigens, meine Bücher 0% künstliche Intelligenz. Darauf gebe ich mein Wort, oder wie bei irgendeiner Werbung mal. Also, weil natürlich auch künstliche Intelligenz kann halt Sprache abbilden, aber kann nicht kreativ denken. Ne? Das muss man auch hinzufügen. Das sind ja wirklich grundsätzliche Probleme. Aber also es gibt diese vierte industrielle Revolution und die trifft nun auf Gesellschaften, in denen der alte keynesianische Wohlfahrtsstaat nicht mehr existiert. Ne? Das heißt also, in dem letzten Endes das, was früher ein rechtebasiertes Sozialsystem war, man hat Steuern bezahlt, also die Arbeitslosenversicherung aus seinem Arbeitslohn für den Fall, dass man mal arbeitslos wird. Also es war einfach ein rechtebasiertes System, in dem Arbeiter sich gegen die Risiken im Kapitalismus schützen. Das wurde ja enteignet durch die Hartz-Gesetze. Also im Grunde, also alles, was man eingezahlt hat, wird ja nach einem Jahr zunichte. Man wird sozusagen relegiert bei älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmern oder Arbeitern dann eben nach 18 Monaten. Aber im Grunde war das eine Verwandlung eines rechtebasierten Sozialversicherungssystems in ein an die feudale Armfürsorge erinnerndes System. Und das heißt aber auch, dass die Unsicherheit tief in die Mitte der Gesellschaft getrieben wird. Du kannst zum Beispiel heute ja als guter Journalist oder guter Arzt oder guter Anwalt viel verdienen. Aber wenn klar ist, dass irgendwie du vielleicht mit Mitte 40 zwei Kredite oder viele Kredite am Hacken hast für ein Haus, das du abbezahlen willst, aber du durch die Industrialisierung oder durch die vierte industrielle Revolution deinen Job verdienst, dann wirst du runterrelegiert, letztlich ausgeschlossen von der gesellschaftlichen Teilhabe, weil faktisch nichts anderes ist das Bürgergeld. Und das könnte Hubertus Heil jetzt auch endlich wieder in Hartz IV umbenennen, weil es nichts anderes ist es mit der 180-Grad-Wende, die er da vollzogen hat. Und das heißt also, eine Krise des sozialen Zusammenhalts, weil dieses sanktionsbasierte, also dieser Workfare-Staat, der sanktionierende Sozialstaat, letzten Endes die Angst bis tief in die Mitte der Gesellschaft hineintreibt. Das heißt also, wir müssen jetzt beispielsweise den Aufstieg der Rechten nicht als etwas verstehen, das Leute betrifft, die schon abgestiegen sind, sondern was regiert in westlichen Gesellschaften, ist die Angst, insbesondere in Deutschland, weniger in den USA, da ist die lohnarbeitende Mittelklasse schon längst abgestiegen, was auch sowas ermöglicht wie Bernie Sanders. Also in Staaten wie Deutschland mit einer immer noch starken industriellen Basis, die Angst regiert, seinen Sozialstatus zu verlieren, also Statusangst, was immer auch eine Triebkraft, also Abstiegsangst, eine Triebkraft extrem rechter faschistischer Kräfte gewesen ist. Diese drei Krisen also, jetzt die Krise in der Ökonomie, die Krise in der sozialen Reproduktion, also in den Geschlechterverhältnissen und die Krise des sozialen Zusammenhalts, führt zu dem, was man als populistische Situation, als Krise der Demokratie beschreiben muss. Also das ist die vierte Dimension, eine Krise der Demokratie, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass den etablierten Parteien nicht mehr geglaubt wird, dass die Volksparteien erodieren und dass es ein starkes Anti-Establishment-Klima gibt. Also das ist, ihr habt die Trump-Wahlen beobachtet, dann natürlich besonders prononciert. Also das Vertrauen in die etablierten Parteien, ins Parteiensystem, in seine Funktionalität erodiert. Das letzte Mal, dass in den USA eine Mehrheit gesagt hat, das Land entwickelt sich in die richtige Richtung, war im Mai 2003. Das war der dritte Monat des Irakkriegs, als man dachte, hurra, wir haben den Irak befreit und wir haben einen Krieg gewonnen. Und das hat sich dann ein bisschen anders abgespielt in den darauffolgenden Jahren. 1 Million Tote, Destabilisierung einer ganzen Region, ohne den Irakkrieg nicht der IS, ohne den IS nicht die Flüchtlingskrise, ohne die Flüchtlingskrise nicht die AfD. Also zumindest nicht in dieser Stärke. Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und heute sagen 16% der Amerikanerinnen und Amerikaner, das Land entwickle sich in die richtige Richtung. Aber man muss gar nicht hinüber über den Teich gucken, man kann es auch hier nehmen. Man muss auch nicht anfangen mit den 10 Millionen Wählern, die die SPD durch die Hartz-Gesetze verlor, also dass sie als Volkspartei aufhörte zu existieren, dass das, was immer eine Ausnahme sein sollte, große Koalition zur Regel geworden ist, Drei-Parteien-Koalition wie die Ampel, jetzt wahrscheinlich auch CDU, Merz, nicht ohne Habeck und Scholz, also nicht ohne SPD und Grüne. Also, dass die Volksparteien erodieren, es unstabile Mehrparteienregierungen gibt und eine Situation, in der die Unzufriedenheit mit dem politischen System so weit geht, dass jetzt die historische Unzufriedenheit mit der Ampel, also es ist ja statistisch auf Rekordniveau, was die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung anbelangt, also dass sie in Ostdeutschland alle drei Parteien, ich glaube zwischen 11% und 13% in Thüringen und in Sachsen ins Landesparlament kommen, das muss man erstmal hinbekommen. Und trotzdem erwartet man von der CDU nichts Besseres. Also ich weiß nicht, ob ihr die Umfrage gesehen habt, die der Stern in Auftrag gegeben hat. Die Frage war, welcher Partei trauen Sie zu oder welche Partei kann die Probleme in Deutschland lösen? 53% sagten keine Partei. Ne? Also man wird nicht erst enttäuscht, nachdem man gewählt hat. Man ist schon enttäuscht, bevor man gewählt hat. Ne? Also man traut Merz, die Umfragen geben das zu. Niemand traut jetzt der CDU zu, die Probleme, wie auch immer man sie definiert, zu lösen. Und das sind Ausdrucksformen einer Krise der Demokratie und der Krise der Repräsentation. Und sie begünstigen eben populistische Kräfte. Also das ist im Grunde der Aufstieg sowohl linker als auch rechter populistischer Kräfte. Und ich komme gleich dazu, warum faschistische Bewegungen und neofaschistische Bewegungen am meisten von dieser Krise profitieren. Also das sind die vier Krisendimensionen: Ökonomie, soziale Reproduktion, Krise des sozialen Zusammenhalts und Krise der Demokratie. Die fünfte Krisendimension muss man nicht lange erwähnen, das ist eine Krise der Ökologie und eine Krise des Klimas. Also mit all den Kipppunkten, die damit verbunden sind und was das für soziale Folgewirkungen haben würde. Also wenn jetzt die Süßwasserversorgung im Himalaya durch Gletscherschmelze, also was das für Fluchtbewegungen bedeuten würde, also für auch Hungerkatastrophen und entsprechende Ressourcen und Antimigrationskriege und so weiter. Das will ich hier nicht weiter ausführen, da gibt es genügend Literatur zu. Und die sechste Krise eben eine Krise der Weltordnung, der Weltordnung, die nach 1945 von den USA geschaffen worden ist. Also zu einem Zeitpunkt, als die USA sich auf dem Höhepunkt ihrer Machtressourcen befanden, also 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts gingen damals auf das Konto der USA. Die USA waren, wie gesagt, der einzige Sieger des Zweiten Weltkrieges. Sie schufen die Finanzarchitektur des Kapitalismus bis heute, also den IWF, die Weltbank. Der Dollar war das Weltgeld, also alle Währungen waren an den Dollar angedockt bis 1971 und in Gold konvertibel. Und die Wall Street war der sicherste Anlagehafen für überschüssiges Kapital auf der Suche nach profitablen Anlagesphären. Diese Weltordnung haben die USA erklärt, dass sie 1991, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach dem Ende der Bipolarität, dass sie sie verteidigen würden gegen jede mögliche Konkurrenz. Aber wirtschaftlich, also die Machtressourcen, die die USA haben, sind halt geschrumpft. Die USA sind längst nicht mehr die größte Wirtschaftsnation. Das ist eben China. Und die Schere geht immer weiter auseinander. Das Zentrum der Weltwirtschaft verschiebt sich vom Norden und Westen in den Osten und nach Süden. Davon sind die BRICS nur ein Ausdruck oder sozusagen eine Manifestation dieser Verschiebung des Gewichts der Weltwirtschaft. Und die Frage ist, ob der relative Abstieg der USA als Hegemonialmacht und der Aufstieg einer neuen Supermacht oder einer neuen Großmacht, nämlich China, ob das friedlich vonstatten gehen kann. Tatsache ist, dass in den Krisen des Kapitalismus, also man kann Kapitalismus nicht ohne Krieg denken, und dass in der Geschichte des Abstiegs von Hegemonialmächten und des Aufstiegs neuer Mächte es im Regelfall große Kriege gegeben hat. Da sind sich auch die eher linken, kritischen, marxistischen Sozialwissenschaftler mit realistischen, also konservativen und liberalen Wissenschaftlern einig. Die benennen das nur anders. Also der kritische Sozialwissenschaftler Giovanni Arrighi spricht von diesen Situationen, in der es den Abstieg einer Hegemonialmacht und den Aufstieg einer neuen gibt, von systemischem Chaos, was dann entsteht. Und ein konservativer, realistischer Historiker wie Graham T. Allison aus den USA spricht eben von der Thukydides-Falle. Thukydides deswegen, also Thukydides war ja der große antike griechische Historiker, der den Krieg zwischen Sparta und Athen beschrieb und letzten Endes beschrieb, wie Sparta zu dem Entschluss kam, dass der Aufstieg Athens nicht aufzuhalten sein würde ohne einen Krieg. Also man zu der Einschätzung kam, einen Krieg führen zu müssen, um den Aufstieg des Kontrahenten zu beenden oder einzudämmen. Und Allison hat sich eben mit diesem Begriff Thukydides-Falle, der jetzt also gerade im realistischen, konservativen Spektrum sehr verbreitet ist durch ihn, hat sich 16 Fälle, historische Fälle der Situation des Aufstiegs einer Großmacht und des Abstiegs einer anderen in der damals bekannten Welt vorgenommen und kommt zu dem Schluss, dass in 12 von 16 Fällen es eben zu weltkriegerischen im Sinne von die gesamte damals integrierte und zusammengeschlossene Welt betreffende große Kriege zur Folge hatte. Ne? Und das heißt also hier auch eine wirklich brisante Situation. Und die Dauerkrise, also die es seit 2007 in meinen Augen gibt, ergibt sich eben genau daraus, dass also eine Krise in der einen Dimension eingedämmt zu sein scheint, aber sie dann aus einer ganz anderen Richtung zurückschlägt, sozusagen, und es also ständig Spillover-Effekte gibt. Und dazu gehört nicht zuletzt die Krise der Demokratie, weil es gibt das Paradox, auf das Jürgen Habermas zu seinen klügeren Zeiten oder zu seinen marxistischeren Zeiten noch hingewiesen hat, aber auch der griechische marxistische Staatstheoretiker Nikos Poulantzas, die halt darauf hingewiesen haben, dass Krisen eigentlich eine geeinte Bourgeoisie, also einen starken Staat, ne, also politisch große Machtressourcen erfordern, sozusagen große Handlungsfähigkeit von Regierungen, dass aber Krisen paradoxerweise die Eigenschaft haben, eben zu populistischen Situationen oder zu Krisen der Repräsentation zu führen, also die Parteien zu zerfransen. Ne, also in zum Beispiel, wie wir es heute erleben, also Parteien, die sich bekriegen über, sind wir jetzt für oder sind wir gegen Veggie Day oder sind wir für Parkverbote oder sind wir für Autoparkplätze oder mehr Fahrradwege oder sind wir für das Binnen-I oder sind wir gegen das Binnen-I oder und dergleichen. Also dass sie sozusagen es zu einer Lähmung der politischen Parteien kommt und des politischen Systems und die Probleme nicht gelöst werden können. Und das erleben wir eigentlich seit 2007. Wir haben eine Rehabilitierung des Staates bekommen. Also der Staat hat zunehmend Machtressourcen bekommen. Ne? Denkt an die Eurobonds und dann die Corona-Bonds-Frage. Denkt an den Klimafonds. Denkt an auch das Regieren durch Ausnahmegesetze, also von Frankreich bis Spanien während der Euro-Krise. Also denkt an die wachsende Industriepolitik. Ne? Also die Steuergelder, die genutzt wurden, jetzt auch von der Ampelregierung, um Intel und TSMC in also Dresden und Magdeburg anzulocken. Also der Staat ist stärker geworden, so wie im Neoliberalismus der Staat immer stark war, so wie es eben die kapitalistischen Interessen erforderten. Und trotzdem ist er permanent überfordert. Also sozusagen, ne, also die Krisen werden nicht gelöst und es gibt keine Kraft, die in der Lage ist, die Gesellschaft mit einer Vision tatsächlich auch alle mitnehmend aus der Krise zu führen. Was tatsächlich auch den Effekt der Krise der Demokratie verstärkt. Also, ne, also dass zum Beispiel Visionen wie die Krise der Gesellschaft überwunden werden könnte, die Klimakrise, die Demokratiekrise, die Ökologiekrise jetzt nicht in der Politik gesucht werden. Also dass zum Beispiel jetzt private Akteure diese Funktion übernommen haben, nicht zuletzt das Silicon Valley, also wo halt, ne, also die Utopie des Transhumanismus, also ne, dass der Mensch nicht mehr sterben muss oder die Kolonisation des Mars oder des Weltalls. Also irgendwelche Algorithmen für die Krise der Demokratie, Stichwort Liquid Democracy oder irgendwelche Vorstellungen, wie man die Plastikmüllinseln im Pazifik beheben kann, auch letzten Endes an Privatakteure delegiert werden, weil man dem Staat das überhaupt nicht mehr zutraut, also ne, den liberal-parlamentarischen System. Und diese Sechs-Dimensionen-Krise ist eben sozusagen die, aus der der postliberale Kapitalismus entsteht, also in der sozusagen das, was wir jetzt mit Trump erleben, letzten Endes eher ein Symptom ist und nicht die Ursache. Also der autoritäre Staatsumbau beispielsweise in den USA ist in meinen Augen eine säkulare, also eine naturwüchsige Tendenz aus der Krise, insbesondere des Konflikts des Westens der USA mit China. Weil die Krise der Weltordnung bedeutet letzten Endes, also da geht es ja letzten Endes darum, dass China mittlerweile nicht mehr eben die verlängerte Werkbank der Welt ist, sondern der Hochtechnologie-Rivale des Westens. China ist ebenbürtig in allen Zukunftstechnologien, also von künstlicher Intelligenz über Big Data, Gesichts- und Spracherkennung, also alle abgeleiteten Technologien, auch der fünften und sechsten Mobilfunkgeneration. Und vor allem ist China dem Westen haushoch überlegen, was die E-Revolution anbelangt. Ne? Also China hat, was sich im Prinzip nach der globalen Finanzkrise gezeigt hat, ist, dass der Weg Chinas dem des Westens haushoch überlegen gewesen ist. Der Westen hat ja vor allem auf Austerität gesetzt. Also der hat halt gedacht, okay, wir haben jetzt die Banken retten müssen. Und wer bezahlt das? Natürlich bezahlen das bei uns die Beschäftigten. Ne? Und wir müssen wieder wettbewerbsfähig werden. Wie machen wir das? Indem wir Flächentarifverträge schleifen, indem wir Mindestlöhne absenken, indem wir die Gesundheitsausgaben des Staates, also ich rede jetzt vor allem über die Euro-Krise, ne, und die Staaten außerhalb von Deutschland. Also wir wälzen im Prinzip die Kosten der Krise auf die Arbeiterklasse ab und auf die Volksklassen. und behalten dadurch unser marktorientiertes Entwicklungsmodell bei. China hat das nicht gemacht. China hat halt systematisch Industriepolitik betrieben, Strukturpolitik betrieben mit eben der in der Verfassung festgeschriebenen führenden Rolle der Kommunistischen Partei und hat eben nationale Champions, insbesondere bei der E-Revolution, also bei Solaranlagen, Windkraftanlagen, bei E-Autos in der E-Mobilität, aber auch E-Busse, bei Hochgeschwindigkeitszügen und so weiter. Also im Grunde einen viel stärker staatsinterventionistischen Weg verfolgt. Und der Westen, das war eine These, die ich 2020 in einem Text geschrieben, in einer Monographie, die heißt Der kommende Krieg, über den USA-China-Konflikt, in dem ich die These formuliert hatte, dass der Westen eigentlich vor der Herausforderung stand, entweder Chinas Staatsinterventionismus mit allen militärischen und nicht militärischen Mitteln abzuwürgen und zu unterbinden oder zu versuchen, China mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Das heißt also selber sehr viel stärker industriepolitisch, staatsinterventionistisch zu sein. Und das haben wir eigentlich erlebt jetzt sowohl in den USA mit der Biden-Administration, also der Inflation Reduction Act und vor allem der Chips and Science Act. Wir haben es aber auch in der Europäischen Union erlebt mit dem EU-Chips Act, mit dem Versuch, also Halbleitertechnologien anzulocken mit durch Steuergelder, also Austerität, Kürzungspolitik für die Arbeiterklasse, aber Milliardensubventionen für Halbleitertechnologiekonzerne, obwohl sie hochprofitabel sind wie Intel und TSMC. Das sind alles so Formen gewesen, wie man versucht hat, China mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das stößt aber an Grenzen, nämlich an die Grenze, dass es nicht so etwas gibt wie ein Best Practice. Also, dass man ein System, das in China funktioniert, nicht einfach auf westliche Staatensysteme übertragen kann. Insbesondere eben in einer Zeit der Krise der Demokratie und der Fragmentierung der Parteiensysteme. Und deswegen, in meinen Augen, wird halt der Kapitalismus postliberal nach außen, weil es eben dann die Versuche gibt und die Neigung, sozusagen wirtschaftsnationalistische Politik zu machen. Also einen Wirtschaftskrieg gegen China zu führen, für den die USA sehr große Machtressourcen haben, aber was offensichtlich erhebliche Zwangsmittel hat. Also ich weiß nicht, wer sich damit besonders beschäftigt hat, aber die USA schreiben europäischen Konzernen vor, mit wem sie Handel treiben. Die sanktionieren europäische Konzerne, wenn sie mit China Handel treiben, wenn da amerikanische Komponenten in dem dann veredelten Produkt enthalten sind, das mit China gehandelt wird. Und sie tun es sogar, wenn da keine amerikanischen Komponenten drin sind. Tatsächlich greift der amerikanische Staat sogar in die Kapitalarbeitsbeziehungen in Europa ein. Zum Beispiel schreibt der ASML im holländischen Konzern vor oder sanktioniert ASML, wenn es Chinesen und Chinesinnen einstellt und Nordkoreaner und Nordkoreanerinnen. Das heißt also, ein Wirtschaftskrieg, der da eine wesentliche Rolle spielt, der aber natürlich auch starke Staatsressourcen beinhaltet und dann vor allem auch versucht hat, mit Industriepolitik, also mit der Nutzung des amerikanischen Binnenmarkts, Kapital abzuziehen durch den Inflation Reduction Act beispielsweise. Das Ganze hat man hier in Europa eben ähnlich versucht mit der Umwidmung des Corona-Fonds in den Klimafonds und Transformationsfonds, der dann aber eben, Hallo Neoliberalismus, vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Und gerade aus diesen Schwierigkeiten mit der chinesischen Konkurrenz mitzuhalten, ergibt sich eine naturwüchsige Tendenz zum Autoritarismus. Also es wird postliberal nach außen, Schutzzölle der USA gegen chinesische E-Autos und Solaranlagen, der Europäischen Union gegen chinesische E-Autos. Wobei man sagen müsste, also der Westen argumentiert dann, es gibt Überschüsse, Überkapazitäten chinesische. Aber wenn man jetzt mal das Klima fragen würde, gibt es natürlich überhaupt keine Überkapazitäten oder Überschüsse. Also es sollte jeder den günstigsten Zugang zu Solaranlagen haben, um sein Schärflein beizutragen zum Klimaschutz. Insbesondere, wenn wir es mit einer Regierung, mit der Ampel zu tun gehabt haben, die systematisch den Klimaschutz den Individuen aufgedrängt hat oder aufgenötigt hat, nämlich mit der CO2-Bepreisung, also mit marktorientierten Mittel, also die Industrie haben sein lassen, aber den Preis für die Tonne CO2 von 30 auf 55 Euro zwischen 2023 und 2025 erhöht haben, was natürlich bedeutet, dass diejenigen, die am wenigsten zur Klimakatastrophe beitragen, nämlich die Armen und Arbeiter, den größten Preis dafür bezahlen sollen, an der Zapfsäule für ihre Heizung, für ihre Lebensmittel, die ja energieintensiv sind und so weiter und so fort. Das heißt also, er wird postliberal, der Kapitalismus nach außen, durch die Schutzzölle, durch Abschottung, durch Wirtschaftskrieg. Er wird aber eben auch postliberal nach innen, weil, und das ist die These, mit der ich schließen will, weil der autoritäre Staatsumbau, der jetzt beispielsweise unter Trump passiert, letztlich funktional ist für den Konkurrenzkampf mit China. Und wir erleben das hier in Deutschland mit dem, was ich als innere Zeitenwende bezeichne, also dass all das, was man sich früher leisten konnte, nämlich eine öffentliche Debatte, eine plurale, demokratische Diskussion, dass das als Bremse empfunden wird. Und das beste Beispiel war dafür die Zeitenwende. Also die Zeitenwende ist ja tatsächlich eine Zeitenwende in dem Sinne gewesen, dass sie eine Aufrüstung beschlossen hat, die zu Lasten natürlich von Klimaschutzausgaben, sozialen Gerechtigkeitsausgaben und so weiter, Kunst- und Kulturausgaben geht. In Berlin kann man da jetzt auch ein schönes Liedchen von singen. Und das wurde per Basta-Politik von Olaf Scholz erklärt. Und man sollte ja eigentlich annehmen, dass wenn es eine Zeitenwende gibt, dass die Gesellschaft da befragt wird, ob sie das denn will, wie viel sie das denn will, ne, wie sie das gewichten will, wie viel wollen wir für vermeintliche Sicherheit, die Zeitenwende schafft auch nicht mehr Sicherheit, aber wie viel wollen wir für mehr Sicherheit ausgeben, wie viel für Klimaschutz, wie viel für Kunst und Kultur, wie viel für Schulen und für Bildung, wie viel für Gesundheit, wie viel für die Bekämpfung von Armut. Aber es hat in dieser ganzen Situation keine Diskussion in der Gesellschaft gegeben, nicht in Gewerkschaften, nicht in den Hochschulen. Es hat nicht mal eine Diskussion im Parlament gegeben, es hat nicht mal eine Diskussion in den Regierungsparteien gegeben, sondern es wurde eben exekutiv beschlossen. Und das ist sozusagen ein Menetekel oder ein Symptom einer Tendenz zu einer zunehmenden Illiberalisierung, die wir jetzt zum Beispiel auch im Umgang dann mit Kritik an der herrschenden Politik erleben. Also dass beispielsweise jeder, der gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in diesen Stellvertreterkrieg gewesen ist, sofort zur fünften Kolonne Moskaus erklärt worden ist, ne? Oder Putin-Narrative nachgebetet hat. Das Gleiche werden wir in Zukunft dann mit China bekommen. Also da wird eben die fünfte Kolonne Moskaus durch die fünfte Kolonne Pekings ersetzt werden. Also das heißt also, der Kapitalismus wird postliberal nach außen, er wird postliberal nach innen, aber das ist funktional für den Konkurrenzkampf mit China. Und das bedeutet auch, dass perspektivisch die Rolle, die jetzt der rechtsautoritäre Nationalismus, die also Parteien wie die AfD, Le Pen, Meloni, Trump spielen, eine wird, die womöglich nicht mehr als Gegensatz zum liberalen Zentrum oder Gegensatz zur herrschenden Politik gesehen wird, sondern eben ein Bündnispartner werden wird. Und damit möchte ich schließen mit der provokanten These. Und ich habe auch schon sehr lange geredet und lasst uns in die Diskussion gehen. Vielen Dank.